NDR Verkehrsstudio. Nach wie vor müssen Sie in Norddeutschland mit Glätte rechnen, besonders auf Nebenstrecken. Im Zuge der Landesstraße 132 hat die Kanalfähre Hohenhörn wegen Eisganges den Betrieb eingestellt. Hamburg-Roter Baum, der kleine Schäferkamp, der zwischen Schäferstraße und Weidenallee wegen eines Feuers gesperrt war, ist jetzt wieder frei. Es wird 9 Uhr. NDR 2. Der Mensch, der ich sein möchte, heißt die nun folgende Sendung. Susanne Sturm hat mit Zeitgenossen über ihre Selbstideale gesprochen. Die Sendung beginnt mit der Antwort eines jungen Mannes. Es gibt nicht einen Menschen, wo ich sagen würde, so wie der möchte ich werden. Sondern im Grunde fällt mir eher auf an mir selber, was ich eigentlich tun möchte oder wo ich mir sage, das müsstest du eigentlich tun, aber ich tue es nicht, weil ich zu faul oder zu lethargisch bin und mich irgendwie nicht gescheit engagiere. Was ist das denn zum Beispiel? Ja, zum Beispiel politisch irgendwas tun oder sich für die Umwelt, für den Umweltschutz mit engagieren. Das sind lauter solche Sachen, wo man eben, also wo ich zumindest nicht den richtigen Bohrer zu habe, also wo ich einfach dann zu faul bin. Für den jungen Mann, der da gerade ein Wunschbild von sich selbst geschildert hat, haben Ideale mit Mangel zu tun. Sie wachsen sozusagen auf dem Boden der eigenen Unzufriedenheit. Bei meinen Streifzügen auf der Suche nach Selbstidealen von Zeitgenossen ist mir das immer wieder aufgefallen. Diejenigen von meinen Gesprächspartnern, die mit ihren Lebensumständen, ihren Möglichkeiten einverstanden sind, waren zunächst ratlos bei der Frage, welcher Mensch möchten sie gerne sein. Der, der ich bin, diese Antwort war gar nicht so selten. Anderen dagegen lag die Fantasie von einem neuen Ich geradezu auf der Zunge. Ihr Ideal war so eine Art Begleiter für sie. Je nachdem, wie es mir zurzeit geht, an welchem Punkt ich in meinem Leben angekommen bin, bin ich herausgefordert, über mich selbst nachzudenken. Außerdem begegnen uns ja überall standardisierte, zeitgebundene Ideale. Zum Beispiel in der Werbung als Erfolgstypen, in Heiratsanzeigen als kleingedruckte Selbstbeschreibung bzw. Selbstanpreisung oder auf der Leinwand in Büchern. Ein Angebot an Idealen und Vorbildern, an dem wir uns wahrscheinlich orientieren, ob wir nun wollen oder nicht. Im Rückblick erinnert sich ein ehemaliger Deutschlehrer, der heute 69 Jahre alt ist, an seine ersten Selbstideale, die damals stark von bestimmten Vorbildern geprägt waren. Sicher hat es in meinem Leben Zeitpunkte gegeben, wo ich mich nach Leitbildern ausgerichtet habe, wo ich gern so geworden wäre, wie diese Leitbilder mir damals erschienen sind, habe dann später allerdings feststellen müssen, dass das nicht erreichbar ist. Was für Leitbilder waren das zum Beispiel? Als Junge war ich Sportler, bin später auch Sportlehrer geworden. Da hat mir der Nurmi als großer Langstreckenläufer imponiert. Vor allen Dingen gefiel mir seine Bescheidenheit im Auftreten und seine Kameradschaftlichkeit gegenüber anderen. Nurmi war ein Weltklasseläufer, so etwas habe ich nicht erreicht. Ich bin ein kleiner Durchschnittler geblieben. Also im Lehrerberuf, in dem ich dann später tätig war, davor habe ich also sicherlich ein Leitbild auch hier gehabt. Das war in einem Film, der Direktor, gespielt von Emil Jannings im Traumulus. Dieser Direktor, der sich für die damalige Zeit eigentlich in ungewöhnlicher Weise für Schüler einsetzte, die nun irgendetwas nicht erfüllt haben, die irgendwo versagt haben, die Schwierigkeiten hatten. Und mir hat also seine Menschlichkeit gefallen, sein souveränes Auftreten, das hat mich beeindruckt. Ich würde sagen, dass mit zunehmendem Alter die Ideale verblassen, auch die Leitbilder nicht mehr notwendig sind, deshalb, weil man seine Grenzen erkennt. Man hat als jüngerer Mensch noch die Vorstellung, das eine oder andere könnte man ja vielleicht doch erreichen. Mit zunehmendem Alter sieht man, dass das nicht geht, aus verschiedenen Gründen, dass man Abstriche tun muss und dass man dann eben sich mit dem begnügen muss, was einem die eigenen Möglichkeiten bieten. Eins hat sich gewandelt. Ich habe früher geglaubt, an Leitbildern auch, dass also man Prinzipien haben müsse, dass man in einer Ordnung zu leben habe, dass man sich nach diesen Prinzipien hin ausrichten müsse. Das habe ich nicht durchgehalten. Meine Erfahrung ist, dass man die Prinzipien fallen lassen muss. Man muss oft von Fall zu Fall entscheiden und aus einem gewissen Abstand zu den Dingen heraus sieht man, dass es klüger ist, sich also nicht starr an irgendwelche Prinzipien oder Grundsätze auch zu halten. Idealbilder spielten auch bei meiner nächsten Gesprächspartnerin eine gewisse Rolle. Allerdings nicht so sehr als Musterbeispiele, sondern als Hilfe, eigene verborgene Eigenschaften zu entdecken und ins eigene Selbstbild einzufügen. Die junge Frau steht kurz vor dem Abschluss ihres Referendariats. Sie ist 29 Jahre alt, verheiratet und hat einen Sohn. Ja, ich kann mir oft vorstellen, ein anderer Mensch zu sein, als ich bin. Einfach deshalb, weil ich mit so vielen Menschen konfrontiert werde, auch schon über meinen Beruf als Lehrerin. Und deshalb kommt mir oft der Gedanke, dass ich ein ganz anderer sein möchte. Und dann versuche ich auch, meine Rolle spontan zu wechseln und überlege mir einfach, wie ich für eine bestimmte Zeit ein anderer sein könnte. Ich schaue mir dann, wenn ich im Bus fahre, Leute an, besonders Frauen, und entdecke an ihnen Eigenschaften, die ich selber in dem Moment nicht habe und von denen ich glaube, dass ich sie gerne besitzen würde. Macht einen das dann unzufrieden? Oder ist das eher so ein bisschen so ein positiver Ansporn? Doch, ich glaube, dass das eher ein Ansporn ist, weil man sonst allzu leicht so in die Fahrgleise einer bestimmten Rolle gedrängt wird. Ob durch den Beruf oder ob durch das Hausfrauendasein, weil ich selber ein Kind habe und verheiratet bin. Man wird eigentlich immer wieder angespornt, seine Rolle zu wechseln und sich auch zu öffnen für andere Schattierungen, die man in sich selber entdeckt, weil der Mensch ja einfach so viele Schattierungen besitzt, die oft gar nicht zum Zug kommen. Selbstideale also als Vorbereitung auf Zukünftiges, als ein Ansporn, sich selbst zu erproben. Doch nicht jeder lebt mit solchen Entwürfen von sich selbst. Manches Selbstideal ist eher eine Art Gegenbild. So ist man nicht, so wird man auch nicht werden, will's vielleicht auch nicht mit ganzem Herzen. Aber manchmal hören Sie die Antwort eines Studenten. Ich kann schon sagen, dass ich im Grunde recht selbstzufrieden bin. Allerdings muss ich mir schon eingestehen, dass es Situationen gibt, in denen ich irgendwer wäre oder was könnte. Zum Beispiel, wenn ich auf Gesellschaften bin und es dann sehr peinlich auffällt, dass ich absolut nicht tanzen kann, dann wäre ich schon ein sehr guter Tänzer. Und das ist natürlich abhängig von den anderen Leuten. Das heißt, es ist mir wichtig, dass sie mich so sehen sollen, wie ich möchte, dass sie mich sehen. Und nun versuche ich also, der zu sein, wie ich möchte, dass sie mich sehen. Und das, manchmal kommt das halt nicht hin. So am Beispiel. Wie möchten Sie denn, dass die anderen Sie sehen? Humorvoll, geistreich, charmant. Ja, ich weiß auch nicht, woher diese Ideale kommen, aber man möchte halt wirken auf den anderen und man möchte, dass man mich liebenswert findet. Das ist schon ein Ideal von mir. Ein Pfarrer, der im pädagogischen Bereich arbeitet und 48 Jahre alt ist. Auf Anhieb so einen Punkt, wo ich anders wäre, gerne. Das ist der Punkt, ich wäre gerne jemand, der abgehärteter ist dagegen, dass ihm schnell was seelisch unter die Haut gehen kann. Da wäre ich also gerne robuster oder wäre ich gern jemand, an den die Sachen nicht so nah rankommen, der da etwas souverän drüber stehen könnte. Aber das ist leider nicht der Fall. Ich beneide die dann manchmal mehr. Die sind dann auch für mich nicht so Konfliktpartner, wo ich mich dann über deren Dickfälligkeit ärgere. Aber ich kenne einige Leute bei uns, die also auch in höheren Positionen sind. Und wenn du in eine bestimmte Höhe von Position kommst, kommt ja auch einfach sehr viel Ärger auf den Schreibtisch und sehr viel Ärger in Gesprächen vor. Und sehr viele Konflikte werden auch von außen herangetragen auf völlig unnötige, dämliche, wo man sich über die Kleinkariertheit von Menschen ärgern kann. Bei mir geht das immer sofort unter die Haut und dann entdecke ich so andere, die können irgendwie innerlich so einen Schalter um legen und das sich zur Erledigung für den Schreibtisch auf den nächsten Tag aufsparen und in der Zwischenzeit schön ruhig und souverän leben. Aber ich gehe damit so richtig negativ schwanger dann, ne? Äußerlich würde ich gerne ein paar Zentimeter größer sein und dafür ein paar Pfunde weniger wiegen. Aber diese Unmöglichkeit, sich selber zu vergrößern, das kennen ja vielleicht andere, die das an anderen Stellen so haben, sich da zu akzeptieren und so weiter. Und den Krieg mit den Pfunden, da können ja auch sicher viele Menschen ein Lied von singen. Das wäre was, was so Äußerliches angeht, eigentlich alles. Aber was so Innerliches angeht, wo wäre ich da gern anders? Also manchmal beneide ich so Leute, weil das offenbar für gesellige Zwecke ganz günstig ist, die so einfach so plaudern können, die so herrlich plauderischen Quatsch machen können, die auf so eine niedliche Weise Blabla sagen können. Und das kann ich also, glaube ich, gar nicht. Da bin ich irgendwie vielleicht zu ernsthaft zu. Das sind dann so Situationen, wo ich dann lieber hörend und stumm da sitze und vielleicht meinen Wein schlürfe und manchmal dann auch denke, ach, warum bin ich eigentlich noch hier? Ich könnte ja auch schon zu Hause sein. Eine technische Übersetzerin, alleinlebend, 54 Jahre. Ich möchte Sie gerne fragen, ob Sie in Ihrem Leben von sich ein Ideal entworfen haben, ob in Ihrem Leben Sie ein Bild von sich selber begleitet hat, das sich vielleicht auch geändert hat, das Ihnen sozusagen eine Art Leitstern gewesen ist, auf das Sie sich haben hinentwickeln wollen, das Ihnen so eine Art Maßstab gegeben ist. Gibt es so etwas, so ein Bild, was Sie von sich haben, wie Sie gerne wären? Der Vergleich mit dem Leitstern trifft nicht ganz zu, weil ich ja nicht mehr so jung bin und weil ich verschiedene Phasen von Leben durchgemacht habe. Und in diesen verschiedenen Phasen war das Vorbild oder das Leitbild immer ein bisschen anders. Da hat es auch ganz törichte Sachen gegeben, wie zum Beispiel eine große Charakterdarstellerin sein zu wollen oder dergleichen Zeug. Inzwischen bin ich ja nun älter und gehe auf die Endphase meines Lebens zu. Und da habe ich allerdings schon eine sehr klare Vorstellung. Da ich viel erlebt habe, habe ich auch viel umzusetzen oder auszudrücken. Und da ich von klein an mit Musik groß geworden bin, meine ich, ich könnte mich dort weiter vervollkommnen. Und mein Instrument ist das Klavier, sehr unpraktischerweise, weil das sehr schwierig ist und weil das eigentlich jeden Tag ungefähr 2,5 bis 3 Stunden Übezeit beansprucht. Neben dieser Sache möchte ich natürlich auch sehr gerne mich in der bildenden Kunst, in Religion und Philosophie noch weiterbilden. Das sind alles Dinge, die viel Zeit beanspruchen. Und diese Zeit, die gebe ich nun immer ab, weil viel dringendere Sachen kommen. Ich bin aktiv in der Friedensbewegung tätig und die Friedensbewegung hat natürlich weite Felder. Das betrifft auch zum Beispiel die Ökologie, das betrifft unsere türkischen Mitbürger. Eine ganze Reihe von Sachen, wo man wirklich gefordert ist, wo es nicht darum geht, nun philosophische Prinzipien zu verbreiten oder sich schön geistig zu äußern, sondern hier muss wirklich Knochenarbeit geleistet werden. Und die ist sehr viel und reichlich. Und so stehe ich eigentlich jeden Tag vor der Frage, wo ich meine Prioritäten setze. Und die Prioritäten, die landen dann immer bei dieser sogenannten Knochenarbeit. Insofern kann ich nun mein Ideal von Lebensbild, wie Sie es eben formuliert haben, nicht verwirklichen. Selbstideale, die sich nicht miteinander vereinbaren lassen. Das Ideal von der aktiven, verantwortungsbewussten Bürgerin widerspricht der Vision von der Pianistin mit den vielfältigen Interessen. Solche Konflikte werden die meisten kennen. Zum Beispiel lässt sich die Hoffnung auf eine glänzende berufliche Laufbahn nicht ohne weiteres mit den Erwartungen vereinbaren, die man an sich als Vater oder Mutter stellt. Und sich in diesem Zwiespalt nicht von seinen eigenen Idealen erdrücken zu lassen, gelingt nicht immer. Besonders drastisch hat das meine nächste Gesprächspartnerin erlebt. Nach 20 Jahren Zugehörigkeit zu einer evangelischen Kommunität verließ sie die Gemeinschaft. Sie ist 39 Jahre alt und lebt heute als Erzieherin bei einer Familie mit kleinen Kindern. Ihr Entschluss, die konfessionelle Gemeinschaft nach so langer Zeit zu verlassen, hatte viel mit ihrem Selbstideal zu tun. Ja, ich hatte eigentlich viele Ideale. Ich habe die Menschen, mit denen ich zusammengelebt habe, da hatte ich immer das Gefühl, ja, ich möchte so sein wie die, ich möchte so auf die Menschen zugehen können, wie diejenige das tut, oder ich möchte so beliebt sein in der Gemeinschaft, wie die und die ist. Und das ist mir einfach nicht gelungen. Und ich habe immer gedacht, ich muss das unbedingt erreichen. Ja, ich wirke an sich auf viele Menschen ruhig und zurückhaltend, bin ich wohl auch zum Teil. Aber dann bin ich wieder mal so unkontrolliert, wenn irgendwas Unvorhergesehenes kommt oder wenn ich nervös bin, dass ich dann also bei den Kindern irgendwie ganz unkontrolliert reagiere. Und das macht mich dann oft so traurig dann, dass ich jetzt wieder so reagiert habe. Und dann nehme ich mir für den nächsten Tag vor, also heute oder für die nächste Stunde oft nur. Weil manchmal schaffe ich es dann nur stundenweise. Könnten Sie sich vorstellen, ganz ohne Erwartung an sich selber zu leben? Das ist für mich undenkbar. Also ich kann mir das bei mir nicht vorstellen, dass einmal der Zeitpunkt kommt, wo ich denke oder sagen könnte, ja, jetzt bin ich so, wie ich mir das vorstelle. Selbstideale als Maßstab für die eigene Unvollkommenheit. Wie die Geschichte dieser Frau zeigt, beflügeln Selbstideale nicht nur, sie können die Seele auch lähmen und lenken möglicherweise von dem ab, was man am Positiven vorzuweisen hat. Vor allem dann, wenn sich hinter den vermeintlichen Selbstidealen mannigfaltige Fremdideale verbergen. Im letzten Interview nun berichtet eine Frau von dem Versuch, über ihre Selbstideale ihre Identität zu finden. Sie ist 34 Jahre alt, hat lange als Sozialpädagogin gearbeitet und beteiligt sich heute an einem Handwerksprojekt. Ich habe ein Bild von einer Frau, das ich bis jetzt noch nicht erfüllen kann, dem ich aber glaube, dass ich mich annähere. Und diese Frau ist fähig, warm zu sein, weich zu sein, aber auch auf der anderen Seite klar zu sein, intelligent zu sein, auch hart sein zu können. Also eigentlich eine Frau, die integrieren kann, so auch Kräfte, die man sonst vielleicht, oder Fähigkeiten, Möglichkeiten, die man sonst Männern zuordnet. Also eine Frau, die eben nicht auf eine Rolle fixiert ist, ne? Sondern die mehr ein Mensch ist. Ein Mensch, der was will, was tut, der ausprobiert, der mutig ist. Mut ist auch also ein sehr starkes Bild von mir zu dieser Frau. Die ist also mutig, die ist risikobereit und die ist frei. Die ist unabhängig, die fixiert sich nicht. Ja, so. Das Ideal, was Sie vorhin beschrieben haben, das war ja eine recht abgerundete, vielleicht auch durchdachte Sache. Haben Sie immer schon so ein Ideal gehabt oder hat sich das geändert? Also ich glaube, das Idealbild hat sich schon geändert. Vielleicht nicht in seiner Grundstruktur, will ich mal sagen. Es hatte nur zwischenzeitlich andere Inhalte oder auch viel ich-bezogenere Inhalte. Dann wollte ich vielleicht diese Frau sein, um zu gefallen. Aber das ist was ganz anderes, als diese Frau sein zu wollen, weil ich sein kann und weil ich da mit anderen was geben kann. Ne? Weil wenn ich gefallen will, kann ich nichts geben. Dann nehme ich mir ja ständig etwas von anderen Menschen weg, Aufmerksamkeit oder so. Und dann versuche ich eben so ein Falter zu sein, der immer alles auf sich lenkt. Ja, und in diesem Sinne läuft man unter Umständen lange eben falschen Idealvorstellungen auch nach, weil es ja Fremde sind. Weil man fremde Inhalte zu füllen versucht. Und der wirkliche Mut zum Ideal fängt da an, ja, wo man eine Sache vertritt, die einen eben auch einzeln unter Umständen macht oder auch einsam macht oder konfrontiert oder um die man kämpfen muss. Dann fängt auch so der Mut an zum Ideal. Sie hörten die Sendung Der Mensch, der ich sein möchte. Selbstideale, gesammelt von Susanne Sturm. Noch ein Programmhinweis. Am kommenden Sonntag zur gleichen Zeit können Sie eine Sendung von Peter Hertel hören mit dem Titel Die kleinen Leute und der Papst. Der eilige Vater reist nach Peru.